Guten Tag, mein Name ist Gerrit van Aken und ich bin gefragt worden, ob ich nicht ein paar Worte verlieren kann über die Anfangszeit des Podcastings und Lautblog im Speziellen. Lautblog ist eine Software, mit der man Podcasts veröffentlichen kann, also ein Content-Management-System speziell für Audio- und Videodateien, welches ich entwickelt habe. Und zwar war das schon Anfang 2005. Die Idee dazu hatte ich bereits im Herbst 2004, als ich mich auf der Suche gemacht habe nach einem Thema für meine Diplomarbeit. Ich habe in Mainz an der Fachhochschule Mediendesign studiert und war kurz vorm Diplom eben und musste mir überlegen, was ich gerne machen möchte. Und da ist es üblich bei uns, dass man eben keine oder zumindest nicht nur eine theoretische Arbeit verfasst, sondern eben auch eine praktische Arbeit macht. Und in dem Falle, weil ich eh schon viel im Web gemacht habe und in interaktiven Projekten vertraut war, gedacht, es muss sowas sein mit Podcasting. Und das habe ich dann gemacht, habe dazu Skizzen entworfen und Ideen gehabt und es ging dann durch das Thema, dass ich dann eben anfangen konnte, Anfang 2005 mit Lautblog. Man muss sich das so vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt eigentlich fast niemand wusste, was Podcasting eigentlich genau ist. Das war was gänzlich Neues und gerade im Herbst 2004 gab es überhaupt erstmal die ersten Podcasts überhaupt, die funktioniert haben. Es gab noch keine Version von iTunes, die das unterstützt hat, sondern man musste sich eine spezielle andere Software herunterladen, um Podcasts empfangen zu können. Und wenn man einen Podcast veröffentlichen wollte, war das gigantisch aufwendig. Viele Leute haben das so gemacht, dass sie tatsächlich per Hand diesen RSS-Feed geschrieben haben, um dann dort eben das Enclosure anzubringen, um dann eben einen Podcast-Feed veröffentlichen zu können. Es gab also keinerlei Software, um das automatisch zu machen. Und da war also eine riesen Marktlücke, die ich dann eben versucht habe zu füllen mit meiner Software. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich kaum PHP-Kenntnisse, und habe trotzdem gesagt, okay, ich schreibe jetzt dieses CMS und es soll ein kostenloses Produkt sein, was sich jeder runterladen kann und auf seinem eigenen Webspace, auf diesem eigenen Blog Webspace eben installieren kann, um dann dort Podcasting zu machen. Die generelle Inspiration für diese Art von Software kommt natürlich von den Blog-Systemen. Also ich habe mich da sehr stark orientiert an WordPress und auch Textpattern. Das sind klassische Blog-Systeme, die jedoch eben mit Audio und Video nicht so viel anfangen können, zumindest nicht ohne Plugin. Und meine Idee war aber gewesen, dass ich kein Plugin schreibe für WordPress und auch keins für Textpattern, sondern eben was Eigenes entwickle, ein Standalone-Produkt, was ich einfach so verwenden kann, was wirklich optimal zugeschnitten ist auf Podcasting. Und das fängt eben so an, dass man, wenn man einen neuen Eintrag dort anlegt, dann beginnt man nicht mit einem Text, sondern man beginnt direkt mit der Audiodatei, die man hochlädt. Bevor man irgendeinen Text schreibt, wird man gebeten, erstmal ein Audiofile draufzuladen, dann später den Text hinzuzufügen. Und das ist was, was Lautblog eigentlich bis heute eben ausmacht, dass es eben diese starke Fokussierung hat auf diesen typischen, klassischen Podcasting-Workflow. Denn der Podcasting-Workflow ist ein anderer als der Blog-Workflow. Es ist so, ich ging davon aus, dass die Texte in Podcasts eher kurz sind, dass man in Podcasts aber trotzdem so Metainformationen eben hat, die man im Podcast generiert, also die Länge, die Titel, Name, Autor, also diese ganzen ID3-Tags, die werden teilweise ausgelesen aus dem MP3 und mitveröffentlicht im Feed und solche Sachen. Also auf jeden Fall hochspezialisiert. Und es war dann so, dass am 12. April 2005 dann die erste Version rausgekommen ist. Und also ich habe ungefähr ein Vierteljahr lang programmiert und designt und war dann auch sehr happy mit der ersten Version 0.1. Und ja, und war erstaunt, wie gut das auch angenommen worden ist. Also es ist halt wirklich so gewesen, dass in der noch sehr kleinen Podcasting-Szene so eine Software auf jeden Fall noch gefehlt hatte. Es kamen sehr, sehr gute Reaktionen von den Leuten aus der Podcasting-Szene. Speziell in Amerika gibt es witzige Gegebenheiten, denn dort ist Podcasting zuerst auf fruchtbaren Boden gefallen bei den dortigen Predigern und Freikirchen. Also ich habe sehr, sehr viele E-Mails bekommen von Pastoren oder ich weiß nicht, wie die heißen, Predigern eben aus den USA, die eben ihre ganzen Predigten, Gottesdienste eben mitgeschnitten haben und mit Lautblock dann als Podcast veröffentlicht haben. Und das war ein ganz guter Drive gewesen. Wichtig zu wissen, Lautblock ist komplett auf Englisch verfasst und auch die Webseite dazu ist komplett international auf Englisch gehalten. Ich wollte da niemanden ausschließen. Podcast-Szene ist eh klein genug. Da muss man sich nicht nur auf die deutsche beschränken dann. Und ja, dann ist das Projekt weiter gewachsen in den nächsten Monaten. Ich habe dann relativ schnell neue Versionen rausgebracht, die noch mehr Features hatten. Und irgendwann war es dann aber auch so weit, dass ich dann einen Job bekommen habe dann im Herbst 2005 und dann richtig arbeiten musste und das dann natürlich dann Lautblock als Hobbyprojekt dann leider nicht mehr so richtig gefruchtet hat oder nicht mehr, es ging nicht mehr so richtig weiter. Liegt zum anderen auch daran, dass ich einfach an die Grenzen gestoßen bin meiner PHP-Fähigkeiten. Ich bin ja eigentlich Designer und kein Programmierer und wenn man sich den Code anguckt von Lautblock, das ist ein ziemlich unprofessionelles Gestümpere, sodass ich dann irgendwann gesagt habe, ich weiß gar nicht mal genau wann es war, ich glaube Mitte 2006, dass ich das Projekt eigentlich nicht mehr weiterführen kann, weil es mich einfach zu viel Zeit kostet und ich müsste prinzipiell den gesamten Code nochmal neu schreiben, um es vernünftig zu machen. Und dann habe ich gesagt, nee, das schaffe ich nicht und habe dann Lautblock als Projekt aufgegeben und weitergeleitet an einen anderen deutschen Entwickler, Sebastian Steins, der das jetzt auch weiterführt, allerdings auch mit eher mäßigem Engagement. Also man merkt auch da, die Entwicklung schleppt ziemlich und vielleicht kommt da demnächst was Neues. Auf jeden Fall, die Idee war schon gewesen, das Projekt, das Programm komplett neu zu schreiben und neu rauszubringen und auf eine ganz neue Codebasis zu stellen. Da bin ich sehr gespannt drauf, was noch was draus wird und hoffe mal, dass es gut wird. Denn man kann sehr viel falsch machen, denn der Code und die Code-Grade ist eine Sache. Die andere Sache bei einer Software ist immer auch die Bedienung und die Oberfläche. Und da habe ich mir eben mit Lautblock sehr viel Mühe gemacht und habe wirklich versucht, eine sehr, sehr einfach zu bedienende Software zu schaffen, mit der jeder zurechtkommen kann und die nicht mit Funktionen überladen ist. Es ist so, dass es das, was die meisten machen eigentlich, die einen Podcast veröffentlichen, die meisten privaten Leute jedenfalls, ist, sie verwenden WordPress mit einem Plugin, welches PodPress heißt. PodPress ist ein ganz, ganz hervorragendes, sehr, sehr umfangreiches und mächtiges Plugin, mit dem man alles das machen kann, was man mit Lautblock eigentlich auch machen kann. Also funktionsmäßig bietet es praktisch eher noch mehr als Lautblock, aber es hat den Nachteil eben, dass das Ganze in Kombination mit WordPress relativ komplex in der Bedienung ist und man es eben nicht ganz so einfach handhaben kann. Man muss dazu sagen, es ist noch eine ganz gute Geschichte, der Entwickler von PodPress hat anfangs auch seine Hilfe angeboten, mit Lautblock so ein bisschen mitzuhelfen und da waren im E-Mail-Kontakt gewesen, bevor er PodPress gestartet hat und dann kam es aber dazu, irgendwie, dass er gesehen hat, ah ja, das ist irgendwie der Code, ist mies und so und dann habe ich auch gesagt, hey, also du bist ein richtiger professioneller Programmierer, du kannst wahrscheinlich gar nicht richtig einsteigen, sondern mach lieber dein eigenes Ding. Und dann habe ich gesagt, hier mach dieses Plugin für WordPress ruhig, das ist wahrscheinlich sogar besser. Und dann hat er gemeint, ja klar, also hat auch eben gedacht, er wollte irgendwo einsteigen, entweder er macht Lautblock mit oder er macht halt eben was Eigenes und habe ich ihm auch geraten, mach lieber was Eigenes, mach was für WordPress, dann ist es viel sinnvoller. Und inzwischen ist es auch so, dass ich den meisten Leuten eigentlich anrate, lieber WordPress in Kombination mit PodPress zu verwenden, weil es einfach eine viel, viel größere Community hat und weiterentwickelt wird und ein sehr aktives Stück Software ist, während Lautblock doch eher so ein bisschen vor sich hindümpelt derzeit und es ist nicht ganz gewiss, wie es damit weitergehen soll. Und allerdings kann es sein, dass es bald eine neue Version rauskommt und dann alles anders ist, aber zurzeit würde ich sagen, wenn jemand jetzt einen privaten Podcast startet und er hat damit einiges vor, er will vielleicht den weiterentwickeln und will da neue Funktionen hinzufügen und will einfach vielleicht ein richtig komfortables Blog auch noch eben nebenher haben, will sich eben nicht nur auf die Audiosachen beschränken, sondern will auch nebenher diesen Podcast als Blog eben auch engagiert pflegen, dann ist auf jeden Fall WordPress die bessere Wahl. So viel mal zum Thema Eigenwerbung und Technik, Lautblog, Podcasting. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr gelangweilt mit diesem kleinen Vortrag und wünsche Ihnen noch viel Spaß hier mit den anderen Beiträgen von den anderen Podcast-Experten, die ja auch noch, glaube ich, kommen werden. Viel Spaß und ich bleibe Ihr Gerrit von Aachen. Tschüss.